Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Heute etwas später eingestellt und unter Umständen auch ein bisschen kürzer, weil sowohl Alexa, sag mal hallo Alexa. Ja, hallo alle zusammen. Als auch Alexander heute gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen sind und dann ging es um den sonstigen Getränken, die ich beim Hoaxilla aufnehmen vor mir stehen habe, ohne dass ich das weiter ausführen möchte, habe ich heute hier so einen Pfefferminztee vor mir stehen. Und den trinke ich immer eigentlich nur, wenn ich krank bin. Also jetzt sollte jemand mal mitbekommen, dass der Hoaxmaster Pfefferminztee trinkt, dann kann er davon ausgehen, dass er krank ist. Am Anfang muss ich einmal mein Haupt mit Asche bedecken. Der Golden Surfer Ralf hatte uns darauf hingewiesen, dass wir in der dritten Ausgabe von Hoaxilla Blödsinn erzählt haben, oder vielmehr ich. Da ist mir so ein bisschen die Pferde durchgegangen, denn ich habe, was natürlich Quatsch ist, Zitronensäure und Vitamin C in einen Topf geworfen im Eifer des Gefechts und da hat der Golden Surfer natürlich völlig recht. Zitronensäure hat das Kürzel E330 und hat nichts mit Vitamin C zu tun. Vitamin C ist Ascorbinsäure, auch eine Säure, aber Ascorbinsäure, und hat die Nummer E300 und irgendwie habe ich mich da ein bisschen verkaspert. Normalerweise weiß ich das und insofern ein guter Hinweis vom Golden Surfer. Und im Forum hattest du geschrieben, Klugscheißmodus aus. Das ist durchaus gerechtfertigtes Klugscheißen. Also auch wir freuen uns immer, wenn wir nochmal darauf hingewiesen werden, dass wir mal was Falsches erzählt haben. Bei der Gelegenheit, weil sich es gerade anbietet und ich sehe es gerade, weil ich hier gerade im Forum unterwegs bin, herzlichen Glückwunsch an den Golden Surfer, der heute Sonntag Geburtstag hat. Aus den gesundheitlichen Gründen bisher noch keine Mail, aber dann mach es auf dem Wege, dann hast du sogar einen persönlichen Geburtstagswunsch. Und für all diejenigen, die mal sagen, ich trage meinen Geburtstag nicht ein, dann sieht man das auch nicht und dann kann man euch nicht gratulieren. Also das nochmal zum Forum mit dem Eintragen. Die heutige Sendung wird sich primär mit einer E-Mail-Anfrage befassen, die wir bekommen haben von unserem Hörer Gummi-Igel, so nennt er sich. Und der hat uns vor einiger Zeit schon, leider direkt vor den Halloween-Wochen, wo ja das Programm quasi schon durchgeplant war, eine etwas ausführlichere Anfrage gestellt. Und das möchten wir heute aber natürlich dann beantworten, weil wir ja immer gesagt haben, schreibt uns und wir kümmern uns um eure Anfragen. Das tun wir auch. Und vorab vielleicht, Alexa, beginnen wir zunächst natürlich wie immer mit der Story der Woche. Und da hast du wieder eine sehr schöne Story der Woche auch zugesandt bekommen. An der Stelle müssen wir sagen, denn das ist eine Anfrage, die Thanos uns mal per Mail geschickt hat. Und genau, Thanos, wir haben dir ja gesagt, dass wir gucken da mal nach. Und ja, also das ist so eine Geschichte, die wird Alexa gleich erzählen. Und dann machen wir erstmal damit weiter. Die Story der Woche. Ja, die Story der Woche handelt diesmal von einem CIA-Projekt aus den 60er Jahren. Ja, man traut dem CIA ja generell einiges zu, aber das hat ja wirklich dann schon eine besondere Dimension. Angeblich soll die CIA nämlich ein Projekt gehabt haben, im Zuge dessen Abhörgeräte in Katzen installiert worden sind, in lebendigen Katzen wohlgemerkt. Das heißt also, sie haben die Katze chirurgisch geöffnet sozusagen, da ein Abhörgerät eingebaut und im Katzenschwanz eine Antenne. Und haben versucht, ja, es war die Zeit des Kalten Krieges, die ganze Katze sozusagen als Abhörmechanismus zu gebrauchen. Das Ganze ist auch wirklich im Feld getestet worden. Sie haben eine Katze losgeschickt quasi aus einem Transporter und wollten in einem benachbarten Park eben zwei Verdächtige abhören und haben die Katze eben losgeschickt. Dummerweise ist diese relativ schnell von einem Taxi überfahren worden. Und damit war das ganze Projekt dann gestorben. Da saßen sie also mit ihren ganzen Geräten im Transporter und die Katze war leider tot. Und das ganze Experimentaldesign trug ja den schönen Titel Acoustic Kitty. Guck mal, gerade hier keine Skeptikets im Raum. Ich glaube, die wären nicht begeistert. Eine kommt hier gerade vorbei. Nicht begeistert davon, wenn man ihnen eine Abhöranlage in den Körper implantieren würde. Und schön auch, dass das Ganze eigentlich zunächst mal daran gescheitert ist, dass man die Katze gar nicht trainieren konnte, dahin zu gehen, wo sie hingehen sollte, also die abzuhören, die sie abhören sollte, weil die ganzen Ablenkungsgelegenheiten natürlich zahlreich waren und die Katze selten so reagiert hat, wie der Mensch das wollte. Tja. Und ja, das ganze Projekt war relativ schnell gestorben. Naja, im wahrsten Sinne des Wortes. Da wollen wir doch mal schauen, ob es dieses Projekt wirklich gegeben hat. Das werden wir dann mal am Ende der Sendung auflösen. Ja, kommen wir jetzt zunächst zum Thema der Woche. Das ist eben die Anfrage von Gummi-Igel und da dreht es sich, um ein Schlagwort mal zu nennen, so heißt ja auch unsere Folge, um den Uhrzeitcode. Und was es damit auf sich hat, machen wir dann jetzt im Thema der Woche. Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, der Uhrzeitcode als Titel der Folge, was hat es damit auf sich? Also der Gummi-Igel hat uns eine Mail geschickt mit YouTube-Links, mit zwei YouTube-Links auf einen Bericht der Sendung Report, wenn man das sieht. Die kommen natürlich ins Forum auch rein. Uralte Aufnahmen von einem Videorekorder, offensichtlich noch abgenommen, derjenige, der das eingestellt hat oder damals konvertiert hat, schreibt, dass es diese Aufnahme nicht mehr beim Sender gäbe und das sei das einzig verbliebene Exemplar, was noch existiert. Und das gibt dem Ganzen schon so einen leicht mysteriösen Ansatz. Und worum geht es in diesem Video? Es geht letztendlich darum, dass, Alexa, vielleicht willst du es mal beschreiben so ein bisschen. Du hast dich da auch ja ein bisschen eingelesen. Was hast du mit dem Uhrzeitcode auf sich? Und es dreht sich ja primär alles um eine Sendung. Das muss man mal so. Genau, zitieren. Von 1988. Es handelt sich da um eine Sendung aus dem schweizerischen Fernsehen, moderiert von Kurt Felix. Als ich das zuerst gehört habe, dachte ich irgendwie, das wäre sowieso ein Murks, weil das irgendwas mit Verstehen Sie Spaß zu tun gehabt hätte. Nein, die Show ist aber eine andere und beschäftigt sich unter anderem mit wissenschaftlichen Entdeckungen und Sensationen. Und im Zuge dieser Sendung hat Kurt Felix zwei Forscher, zwei Physik- oder Physikochemiker, wie sie heißen, präsentiert, nämlich Herrn Dr. Guido Ebner und einen Herrn Heinz Schürch, beide vom Pharma-Riesen Ciba Geigy, das heute Novartis ist. Mhm. Und die beiden haben also eine Entdeckung präsentiert, die ja einen schaudern lässt sozusagen, denn sie haben dem Publikum präsentiert eine Methode sozusagen mit einem elektrostatischen Feld, Sporen von Pflanzen und dann später auch quasi Eiformen von Tieren, darauf kommen wir nachher noch, quasi zurückzuzüchten durch eine spontane Mutation, eine Version der Pflanze zu züchten, die seit Jahrmillionen ausgestorben ist. Wenn man das so hört, dann denkt man erstmal an Jurassic Park. Genau. Die Sendung heißt oder hieß übrigens Supertreffer und war also durchaus eine Unterhaltungssendung mit einem ernst gemeinen Ansatz, die im Schweizer Fernsehen sehr beliebt war, bei uns nie gelaufen ist. Man sieht dann auch in diesem Videoausschnitt, dass die Sendung in Schweizerdeutsch gehalten wurde. Und was sie dort zeigen, also wenn wir bei der Pflanze bleiben, die Alexa hat geschert, ist also, um es mal wirklich deutlich zu machen, ein Farn hat dann der Herr, jetzt muss ich nochmal gerade, Geigy heißt er, glaube ich, der Erfinder. Nein, der heißt Ebner, also Herr Ebner und Herr Schürch. Selber Geiger, weil Herr Dr. Guido Ebner damals präsentiert ist, genau. Brachte also einen kleinen Farn mit und dann haben sie sich den angeguckt und daneben stand dann hinterher eine andere Pflanze, groß, grün, frisch gewachsen mit Blättern und sie bezeichnen das dann als einen Hirschzungenfarn. Mhm. Und dieser Hirschzungenfarn soll also in diesem Jahrtausend zumindest nicht mehr existieren, als Beweis dafür, dass es tatsächlich so eine Art Urform dieses Farns ist, haben sie dann eine Abbildung gezeigt in dieser Sendung, wo dann eine Versteinerung eines Farnblattes ist und das wird dann so kameratechnisch neben den Farn gehalten. Alle sagen, oha, das ist der Farn. Und wenn man dem Publikum natürlich vorher sagt, was sie sehen sollen, dann sehen sie natürlich auch Ähnlichkeiten. Naja, wir gehen dann nachher skeptisch dran, wir schildern es vielleicht erstmal so, wie es war. Aber du hast natürlich völlig recht an der Stelle. Und das zweite Experiment, was sie dann demonstrieren, ist, dass sie Forellen, ich weiß gar nicht, sagt man da auch Rogen oder sagt man das nur beim Stör? Also letztendlich Forelleneier auch abgenommen haben aus einem Forellenweibchen, Regenbogenforellen in dem Fall Und auch diesen Laich, diese Eier, diesem elektrostatischen Feld ausgesetzt haben. Und was dabei dann herauskam, waren größere Forellen mit einem Haken am Unterkiefer. All das werden wir auch mit Bildern und so verlinken und belegen. Und das sieht man auch in dem Video. Und die offensichtlich deutlich krankheitsresistenter waren. Und auch da soll es also eine Urform gewesen sein, die zumindest seit 100 Jahren ausgestorben ist, dieser Regenbogenforelle. Und das Letzte, was man dann in diesem Videoausschnitt sieht, ist eine Maisstaude, wo hingegen zum normalen Mais immer dann 5 Maiskolben direkt am Stamm an einer Bündelung sozusagen entwachsen. Und bei dem modernen Mais ist das nicht so. Und da wird also der Schluss gezogen, diese Urformen von Pflanzen oder auch von Tieren sind also resistenter, produktiver, und das sei also der absolute Durchbruch. Es ist dann auch tatsächlich ein Patent auf dieses Verfahren angemeldet worden, und zwar 1989. Dieses Patent allerdings als Fischzuchtverfahren. Ein ganz wichtiger Aspekt, das ist ein Patent zum Fischzuchtverfahren. Und dieses Patent wurde von der Firma Ziba-Geigy angemeldet, und die beiden Herren Ebner und Schürch, mein Gott, heute habe ich den Namen, Schürch, Heinz Schürch, wurden aber als Erfinder dieser Apparatur im Patent eingetragen. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zum Verfahren selber. Also man muss hier ganz klar sagen, dass wenn man sagt, ein elektrisches Feld wird erzeugt, dann spricht man hier lediglich von einer Spannung, die erzeugt wird. Es fließt aber kein Strom sozusagen. Das heißt also, die Pflanzen werden tatsächlich nur über längere Zeit einem elektrostatischen Feld ausgesetzt, das dann angeblich diese Veränderung im Erbgut sozusagen hervorrufen soll. So, jetzt sagt der geneigte Hörer, dolle Sache. Was ist die Besonderheit daran? Also, die Erfinder und natürlich dann auch die Medien, die das aufgegriffen haben, waren hellauf begeistert und haben gesagt, super. Man braucht gar keine Genmanipulation mehr, sondern man legt das in das elektrostatische Feld. Da passiert ja gar nichts. Die Gene werden nicht verändert. Da kommen wir nachher nochmal zu. Und man züchtet also Urformen zurück, und wenn man die dann wieder kultiviert, hat man produktiveres Saatgut, hat Tiere, die resistenter werden, die in der Zucht nicht so oft krank werden. Der Durchbruch überhaupt. Und man fragt übrigens auch nebenbei noch ein kleiner Beweis für die Evolution, nicht? Weil Ebner und Schürch festgestellt haben, wenn man dann die Pflanzen sozusagen wieder in Ruhe und sich selber aussehen lässt, dann wird über einen gewissen Zeitraum hinweg wieder sozusagen die Ursprungsform erzeugt, also die moderne Form sozusagen. Naja gut, das ist das intelligente Design, was dahinter steckt. Da machen wir auch noch eine Sendung drüber. Ja, klar haben sie das behauptet. Und normalerweise, das war 1989, das Patent müsste also heute mit dieser Methode wild gearbeitet werden, wird es aber nicht. Ziba-Geigy hat die Forschungen eingestellt an diesem Bereich und haben gesagt, in diesem Bereich forschen wir nicht mehr weiter. Und es gibt dann, und da wird es jetzt interessant, einige Stimmen, die behaupten, naja, also Ziba-Geigy, heute Novartis, ist natürlich auch der Hersteller von Düngemitteln, von Pestiziden, von Medikamenten, die auch in der Fischzucht eingesetzt werden. Die haben ja überhaupt gar kein Interesse daran, Pflanzen oder Tiere zu haben im Zuchtverhalten, wo die ihre Produkte nicht mehr loswerden. Das ist auch das, was Gummi-Igel anführt. Also so eine Art Kartell, eine Lobby, eine Verschwörung, die dafür sorgt, dass diese Erfindung gar nicht Früchte tragen konnte, verhindert worden ist, dass das Patent zurückgenommen worden ist. Und damit eben die Pharmakonzerne mit den Saatgutherstellern weiter ordentlich Reibach machen. Wir kennen ja die gleichen Vermutungen bei den Pharmakonzernen, wenn es um das längst fertige Allheilmittel gegen Krebs geht, was natürlich zurückgehalten wird, damit weiter Chemotherapiepräparate verkauft werden können. Ihr merkt, ich werde gerade so ein bisschen zynisch, und es ist eigentlich eine ähnliche Diskussion. wir haben jetzt zwei Handlungsstränge und das hat auch der Gummi-Igel dann in seiner E-Mail so ein bisschen vermischt, denn er fängt mit dem Uhrzeitcode an und geht dann sozusagen zu ja Verschwörungstheorien. Eine Saatgutverschwörung. Ja, Kapitalismuskritik und dieserlei Dinge dann über. Und wir müssen dich da so ein bisschen enttäuschen, Gummi-Igel. Alex hat das so schön formuliert, wir sind leider nicht. Wir gucken es gerade im Moment wieder auf DVD Scully und Mulder und sind nicht mit den Mitteln und Fähigkeiten ausgestattet, solchen riesigen Verschwörungstheorien auf den Grund zu gehen. Mit Sicherheit ist es so, dass da darf man die Augen nicht vermachen, ist im Bereich des Saatgutes, in der industriellen Landwirtschaft. Das gibt, also um mal ein, zwei Fakten ganz kurz zu nennen, es ist tatsächlich so, wenn heute jemand Mais zum Beispiel anpflanzt, ist das eine so hochgezüchtete und produktive Maisart, dass der Bauer oder Agrarwissenschaftler, Bauer, ich weiß gar nicht, darf man das noch sagen, Landwirt, ich möchte da niemanden auf die Chips treten, tatsächlich kein Saatgut gewinnen kann aus den Früchten, die er dann erntet auf dem Feld, sondern er muss das Saatgut wieder ankaufen. Und es gibt auch das ist belegt und ist ja durch die Medien gegangen, seit einiger Zeit so eine Art symbiotische Zusammengehörigkeit von BASF als Hersteller, und Monsanto, also BASF, gleich Chemiekonzern, Monsanto, der Konzern, der Saatgut hergestellt und Agrartechnologie, und da gibt es offensichtlich ja Pflanzen, die besonders gut dann auf das Düngemittel oder Pestizid der einen Firma reagieren und auch bei einer anderen Firma funktioniert das nicht. Da bilden sich sicherlich Kartelle aus. Da gibt es mit Sicherheit auch eine Lobby, die dahinter steckt. Aber das ist mit Sicherheit ein Zeichen der Zeit und wir haben auch gerade aktuell so einen sehr satirischen Artikel zum Thema Ökoläden und Bioware im Forum. Und da muss man natürlich sagen, wenn ich industriell in Massenproduktion gewonnene Lebensmittel kaufe und erstehe und nutze, dann trage ich so dieses System ein Stück weit mit. Man muss wissen, dass es diese Zusammenhänge gibt. Der einzige Weg, den man als, normaler Bürger hat, ist in der Tat darüber Bescheid zu wissen. Das tun wir gerade mit unserer Sendung so ein bisschen. Und dann muss man sich entscheiden. Fahre ich zum Ökobauern nebenan und hole mir da meine Lebensmittel, wo ich weiß, wie er sie produziert, oder fahre ich in einen für mich vertrauenswürdigen Öko- oder Bioladen und kaufe da meine Lebensmittel. Und wenn das alle Menschen machen würden, dann würde es diese riesen Absprachen nicht mehr geben. Dann ist aber auch die Frage, ob genug Lebensmittel da sind. Also ein sehr, sehr komplexes Feld und ich denke, das sprengt den Rahmen von Huxilla auch ein Stück weit, das anzusprechen. Wir tun das. Nur ein Hinweis noch von meiner Seite. Ich bin bei der Recherche, gerade was die Firma BASF angeht, da auf Dinge gestoßen, die ich dann so nicht mehr nachvollziehen konnte. Also man kann ja diesen großen Firmen und Konzernen alles Mögliche unterstellen. Und letzten Endes die Absichten und die Firmenpolitik kennt man natürlich als Außenstehender nicht im Detail. Aber dass das Ganze dann so weit geht, dass sozusagen Experimentierfelder oder eben Felder, wo eben diese neuartigen Pflanzen angebaut werden und getestet werden von BASF, sozusagen nachts im Dunkeln der Nacht vernichtet werden und man sich derartig dann ins Unrecht setzt, ich finde, das geht ein bisschen zu weit. Also ich finde, da hört es dann auf. Genau, Demonstration ist immer gut. Wir sehen das ja auch beim Castortransport. Natürlich erwartet niemand, dass durch Demonstrationen beim Castortransport die Atomenergie mit einem Mal abgeschafft wird. Aber es schafft ein Bewusstsein und es gibt ja offensichtlich Ökostromanbieter, die sagen, dass immer dann, wenn Castortransport und jetzt gerade der aktuelle durch Deutschland lief, die Zahlen derjenigen, die dann Ökostrom bestellen, sprunghaft ansteigen und damit hat die Demonstration dann auch ihren Sinn. Also wenn die Menschen bereit sind, auch ein bisschen mehr für ihren Strom zu bezahlen, dann wird es vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr die Notwendigkeit geben, Atomstrom zu nutzen. Aber das sind wir nicht auf die andere Seite des Gesetzes wechseln. So ist es. Und man muss dann sich nicht irgendwo anketten, sondern kann das irgendwie dann durch seine eigenen Handlungen beeinflussen. Das ist ganz oft so eine Sache, die wir ja auch beobachten, wo dann Leute sagen, ich kann da eh nichts gegen machen. Jeder kann irgendwas machen. Alex und ich regen uns immer über die Verdummung der Menschheit auf und haben dann irgendwann gesagt, wir machen einen kleinen Podcast und versuchen dem zumindest in einem ganz kleinen Teil entgegenzusteuern. Und damit machen wir ja schon mal zumindest etwas. Aber Das war der Exkurs. Das war der Exkurs und wie gesagt, Politik ist nicht wirklich unser Thema und da kann man natürlich auch sehr, sehr drüber diskutieren und das ist aber nicht unser Betätigungsfeld, sondern wir wollen jetzt wieder ein bisschen zurück zum Uhrzeitcode kommen und zur ursprünglichen Frage, die uns gestellt wurde. Und wir haben also die Fakten, es gibt diese Maschine, es gibt offensichtlich tatsächlich zurückgezüchtete, in Anführungsstrichen oder spontan entstandene Uhrzeitformen von Pflanzen und Tieren. Und es gibt also die Meinung, die sagt, der Pharmakonzern hat dafür gesorgt, dass dieses Patent keine Früchte trägt, weil damit sein Geschäft geschädigt wird. Ich habe dann im Rahmen der Recherche noch ein anderes YouTube-Video irgendwo gefunden, wo überhaupt wird, es sei ja auch sehr bedenklich, oder ich glaube, das ist sogar in den beiden YouTube-Videos, dass in der Firmenphilosophie der Firma Ciba Geigy drinstehen würde, dass der lang anhaltende Firmenerhalt und Erfolg ein erklärtes Ziel sei. Und deshalb könnte man ja sowas nicht machen. Also da muss ich natürlich einschränken, jede Firma, die sowas nicht in ihrer Philosophie drin stehen hat, macht für mich eher den Einschein, als ob da Geld gewaschen werden sollte. Denn natürlich will jede Firma den langanhaltenden Erfolg und Bestand der Firma sicherstellen. Also das nur mal am Rande, wenn das nicht drin steht in der Lebensphilosophie von einer kommerziellen Firma, würde mich das doch sehr wundern, wenn das so wäre. Aber was ist nun dran? Funktioniert das tatsächlich? Und wenn es funktioniert, warum wird es nicht gemacht? Also, wir können da ganz schnell ein paar Sachen zu sagen. Also, dieses Patent, was die Firma Ciba Geigy hier erhält, ist für Fischzuchtverfahren. Das heißt also, jeder könnte im Prinzip diesen Pflanzenwuchsexperiment, könnte das nachmachen, ja, oder zum Beispiel den Mais dann züchten, weil da hat die Firma Ciba Geigy gar kein Patent drauf. Schritt 1. Zudem muss ich nochmal an der Stelle anmerken, dass, glaube ich, eine leichte Misskonzeption eines Patentes, glaube ich, vorherrscht. Ein Patent heißt nicht zwingend, dass das, was patentiert worden ist, auch funktionieren muss. Es ist theoretisch denkbar, ein Perpetuum mobile zu patentieren, von dem jeder weiß, dass es nicht funktioniert. Aber theoretisch könnte man das tun. Funktioniert an der Stelle nicht ganz. Das ist ein leicht übertriebenes Beispiel, weil natürlich die Geräte oder Apparaturen, die man patentiert, grundsätzlich schon im Rahmen der normal bestehenden Physik funktionieren müssen. Aber das Patentamt ist ja gar nicht in der Lage, all das zu überprüfen. Also insofern, Patent heißt nur, ich habe etwas entwickelt und das soll für eine bestimmte Zeit, in der Regel sind das, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, 20 Jahre, ich habe das hier mal gerade aufgerufen, genau 20 Jahre hat man dann eine Sache geschützt und dann kann sie jemand nachbauen. Auch da nochmal die Pharmakonzerne. Deshalb gibt es Aspirin inzwischen von ganz, ganz, ganz vielen anderen Unternehmen, außer von der Firma. Wobei Aspirin auch schon, glaube ich, der geschützte Name ist. Man müsste jetzt Acetylsalicylsäure sagen. Naja, Pillepalle, ihr wisst, was ich meine. Gibt es von Ratiopharm, gibt es von was weiß ich nicht alles. Und das liegt einfach daran, dass dieses Patent auf den Wirkstoff dann ausgelaufen ist und ab dann dürfen andere Unternehmen das aufgreifen und sogenannte Generika produzieren. Also, diese Misskonzeption, also nur weil ein Patent angemeldet worden ist, heißt das nicht, dass dieses Ding so toll ist, dass die ganze Welt es haben möchte. Und zum Zweiten haben ja zumindest, wenn ich nicht ganz falsch bin, der Sohn des Herrn Ebner, nämlich Herr Ebner selber sogar hat noch ein weiteres Patent selber angemeldet, nämlich im Namen seiner später pleite gegangenen Firma, genau. Genau, der hat nämlich ein sogenanntes Guido-Ebner-Institut gegründet und hat dort 1997 noch ein weiteres Patent angemeldet. Und da hat er dann verschiedene Spezies, Kresse, Weizen, Mais, Farn, Mikroorganismen und Bakterien stehen in diesem Patent drin. Und da muss man sich jetzt ja schon fragen, die Firma ist pleite gegangen, aber er ist im Besitz eines Patentes. Gut, also finanziell hat das dann nicht geklappt, aber er könnte ja dieses Patent weiterverkaufen und Ciba Geigy hätte ja keine Möglichkeit, das zu verhindern. Aber auch das ist nicht passiert. Also gucken wir uns nochmal Zeitachsen an. 1988 der erste Auftritt, ist 22 Jahre her. 1997 nochmal ein Patent nach der gleichen Methode, 13 Jahre her. Allein das sagt mir, wenn diese Methode funktionieren würde und dieses Patent bei einer Privatperson liegt, warum macht das kein Mensch? Also, das müsste doch schon längst implementiert sein. Zumal allen möglichen Firmen immer finanzielle Gier unterstellt wird, aber wenn sich da tatsächlich eine Möglichkeit böte, um wirklich neue Felder sich zu eröffnen und absoluten Gewinn zu erwirtschaften, dann wäre die Firma doch ziemlich bescheuert, wenn sie da nicht zugreifen würde. Genau. Also, wir schränken nochmal ein bisschen ein. Woran kann es denn nun liegen, dass das nichts ist? Sicherlich kann es sein, dass es zu spontanen Veränderungen von Saatgut zum Beispiel kommt. Ich vermute mal, dass ein ganz zentrales Problem bei der Methode, wenn sie denn überhaupt wirkt, also elektrostatische Felder, da müsste man sich auch nochmal drüber unterhalten, was mit der Handystrahlung ist. Anderes Thema an der Stelle. Scheint zumindest keine dezidierte oder eindeutige Wirkung zu haben, denn sonst würde man ja immer die gleichen Pflanzen reproduzieren können. Das ist aber nicht der Fall. In den ganzen Schriften, die zu diesem Urzeitcode, zu dieser Methode stattfindet, wird immer von es traten häufig, mehrfach kam es zu. Ja, also diese Art von Formulierung. Das heißt, man hat offensichtlich keinen eindeutigen Wirkmechanismus gehabt. Alexa weist dann richtig darauf hin, dass die Pflanzen dann, wenn man sie ein paar Generationen weiter züchtet, sich wieder zurückzüchten, sozusagen. Auch das ist ein Beleg eher dafür, dass die Methode offensichtlich nicht ganz so stabil ist. Und die Frage ist natürlich dann ganz letztendlich, ist es das elektrostatische Feld? Sind die Forelleneier dann im Labor irgendeinem anderen Einfluss unterlegen gewesen und haben aus diesem Grund ja sozusagen sich mutiert? Also vermutlich ist es eher eine zufällige Veränderung des Saatguts, des Erbguts, und dann entsteht dadurch irgendeine neue Form. Und die Frage ist, bei der Gentechnik wird ja immer kritisiert, dass am Erbgut rumhantiert wird vom Menschen. Das ist hier ja nicht anders. Es führt ja letztendlich auch zu einer Mutation offensichtlich. Massiver Eingriff in das Erbgut, genau. Genau, und ob das der Mensch nun mit irgendwelchen Methoden, von denen ich, sage ich mal, nur eine begrenzte Ahnung habe, wie man dann sozusagen DNA auseinanderschneidet und zusammenbaut. Das ist das Verfahren. So kleine Scheren wird man nicht haben. Das sind ja chemische Prozesse, biochemische, die da stattfinden. Oder aber ich mache es mit Strom. Also das macht dann letztendlich keinen Unterschied. Was jetzt diese Urformen angeht, die angeblich wieder hergestellt worden sind, also ist erstens völlig unklar, ob es sich tatsächlich um die entsprechende Urform handelt, weil in den seltensten Fällen das tatsächlich identifiziert werden konnte. Also der letzte Beweis dafür, dass es nun wirklich ausgerechnet die Urform der entsprechenden Pflanze, des entsprechenden Tieres sein soll, blieb aus. Und auf der anderen Seite ist auch gar nicht nachvollziehbar, warum nun ausgerechnet diese Urformen bessere Erträge liefern sollen als die heutigen modernen Formen. Wichtiger Hinweis, gut, dass du es machst, dann führ es mal weiter aus. Denn was ist denn das Besondere an dem heutigen Saatgut und warum muss man das heutige Saatgut für teuer Geld kaufen? Da steckt ja was dahinter. Genau, eben, dass das Saatgut nämlich wirklich tatsächlich resistenter ist gegen die Belastungen der heutigen Zeit und andere Umwelteinflüsse. Und es ist wirklich die Frage, ob diese Urformen erstens genauso resistent wären im Großversuch und zweitens, welche Auswirkungen sie sozusagen auf das Ökosystem hätten, wenn man so will. Genau, und Getreide zum Beispiel ist heutzutage viel, viel, viel produktiver. Also man kann aus einem Getreidefeld heute Unmengen mehr Getreide gewinnen und als das früher noch der Fall gewesen ist, gerade weil es eben weiterentwickeltes und hochgezüchtetes Saatgut ist, sind die Erträge natürlich deutlich höher. Übrigens noch kurz zur Auswirkung elektrischer Felder auf Keimung und Zellteilung. Solche Versuche hat es schon in den 1920ern in Deutschland gegeben und auch aus den 70er Jahren in Russland sind derartige Versuche bekannt, aber die Frage ist wirklich, wie produktiv diese Versuche waren und wie viele Erkenntnisse und sie wirklich geliefert haben und ob diese Erkenntnisse eben dienlich waren. Genau, das war jetzt gerade ein YouTube-Video, was ich noch verlinken werde. Das hat aus Versehen angefangen zu laufen, gerade im Hintergrund. Also es gibt zahllose Menschen, die inzwischen diese Methodik auch nachgemacht haben, zumindest in Teilen nachgemacht haben. Und es gibt eben keinen eindeutigen Beleg dafür, dass es funktioniert. Es funktioniert schon mal, dass sich was verändert, aber eben nicht gesteuert und nicht so, dass man sagen könnte, wir nehmen jetzt Mais, legen das da rein und haben dann den Urmais, der viel mehr Kolben produziert, sondern es wäre wahrscheinlich ziemlich schwierig, so viel Saatgut mit dieser Methode zu gewinnen, dass man ein ganzes Feld damit bestellen könnte. Und das ist genau das Problem an dieser ganzen Angelegenheit. Ich würde gerne noch auf den Artikel im Skeptiker 1 2010 hinweisen. Das ist ein Artikel zum Thema grüne Gentechnik, weil natürlich in dieser ganzen Debatte auch eine gewisse Angst, du hattest es ja schon angesprochen, vor dieser Gentechnik mitschwingt. Und hier muss man natürlich auf jeden Fall darauf hinweisen, dass der Mensch immer das Gefühl hat, bei solchen technischen Neuerungen im Prinzip, dass Grenzen überschritten werden, die der Mensch nicht überschreiten sollte. Da werden dann natürlich religiöse Aspekte angeführt, aber auch ganz konkrete sozusagen technische Ängste, die man da verspürt. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass sozusagen die Medizin nicht heute da wäre, wo sie ist, wenn die Menschen nicht irgendwann angefangen hätten, Leichen zu öffnen, um ja medizinische Erkenntnisse zu gewinnen und Erkenntnisse zur Anatomie und damit auch eine zu der Zeit, also in der Renaissance zum Beispiel, bestehende Grenze überschritten hätten, eine ganz klare religiöse Grenze, dann sozusagen wären wir heute ohnehin nicht da, wo wir sind. Genau. Abschließend kann man sagen, der Uhrzeitcode ist mit Sicherheit eine interessante Spielerei. Was ganz bezeichnend ist bei vielen, vielen Dingen, also wenn man diese BASF-Monsanto-Geschichte mal im Internet eingibt in eine Suchmaschine, wird man zu Hunderten von Treffern kommen, die sich mit dem Thema befassen. Linksradikal, rechtsradikal, neutral, die Firmen selber werden nicht müde darüber zu berichten, alle möglichen Zeitungen berichten über diese Verfahren. Beim Uhrzeitcode ist das relativ eingeschränkt. Man bekommt ganz wenig Treffer, ganz viel und kapriziert sich auf einem Buch, was geschrieben worden ist von einem Luke Bürgin. Das ist auch die einzige Internetseite zum Thema, da erfährt man nicht ganz so viel, sondern ja, soll sich das Buch dann bestellen letztendlich. Alexa, du hast noch eine zweite Zeitschrift aufgetan, die über den Uhrzeitcode berichtet. Vielleicht sagst du da auch noch zwei Sachen zu, weil das zeigt dann ja auch nochmal, wer sich mit diesen Themen beschäftigt. Ja, also es war wirklich ein bisschen gruselig, und zwar bin ich im Internet auf den Auftritt der Zeitenschrift gestoßen. Wir können die Seite auch nochmal verlinken im Forum, denke ich. Und das ist eine Zeitschrift, ja, ich möchte es eigentlich am liebsten kurz zitieren, an wen sie sich richtet, weil das sagt nämlich eigentlich schon alles aus. Hier ist nämlich wunderbar beschrieben, an wen richtet sich Zeitenschrift? An den Menschen, der wissen will, der tun will, der wittert, dass etwas nicht stimmt und nicht länger hinters Licht geführt werden möchte, der offen ist für die höheren Gesetzmäßigkeiten des Lebens, der von einer besseren Welt träumt und auch daran glaubt, dass diese zu verwirklichen ist, an jenen, der bereit ist anzunehmen, dass jeder Mensch über die Macht verfügt, aus der Welt einen besseren Platz zu machen und der gerne ein solcher Mensch sein will. Ja, also, dass sich diese Zeitschrift an Menschen richtet, die generell so ein diffuses Verschwörungsverständnis haben und das Gefühl haben, nur sie könnten irgendwie etwas gegen diese Verschwörung tun. Das wird eigentlich relativ offensichtlich. Und auf derselben Seite ist ein Artikel auch verlinkt, der sich sozusagen auch mit der Kriegsschuld der Deutschen an den beiden Weltkriegen sozusagen beschäftigt und dann statiert, dass den Deutschen sozusagen ständig Unrecht getan ist und dass die Deutschen ein missverstandenes Volk sind. Ja, wenn man das hört, dann weiß man eigentlich Bescheid, aus welcher Ecke das kommt. Genau. Weitere Seite, die sich mit dem Thema beschäftigt, ist die schon vorgestellte Seite esowatch.com. Da haben wir auch dann mal unsere Quellen rausgezogen und die rückt dann diesen Uhrzeitcode so ein bisschen, glaube ich, auch in ein neutraleres Licht. Ja, mein lieber Gummi-Igel, ich hoffe, wir haben dir deine Fragen ein Stück weit beantworten können, haben auch deutlich gemacht, warum wir nicht all das, was du uns in der Mail geschrieben hast, beantworten können. Wie gesagt, das ist eben ja außerhalb unserer Fähigkeiten, wenn wir dann mal irgendwann ganz reich und ganz berühmt sind, da können wir dann irgendwann so ein Akte X-Journalismus dann irgendwann auch noch betreiben, aber da arbeiten wir im Moment noch dran. Und insofern haben wir dir zumindest, glaube ich, den Uhrzeitcode so ein bisschen ja verdeutlicht und auch euch da draußen, für all diejenigen, die noch nicht davon gehört haben. Und Alexa, dann würde ich jetzt sagen, kommen wir so langsam zum Ende der Sendung, aber wir müssen natürlich jetzt aufklären, was es mit Akustik geht hier auf sich hat, nicht? Genau. Die Auflösung. Ja, Alexa, was hat es denn mit dem Akustik-Kitty auf sich und auch für dich, Thanos? Stimmt's denn jetzt oder stimmt's denn nicht? Was ist dran an der Geschichte? Ich fange mal so an. Ich war sehr erstaunt. Also ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass das eine schöne, moderne Sage ist und ein Hoax und totaler Mumpitz. Es scheint aber tatsächlich etwas dran zu sein. Mir liegt hier ein Memorandum des CIA vor, datiert September 1983, beziehungsweise released September 1983. Tatsächlich veröffentlicht wurden die entsprechenden Dokumente, unter anderem jetzt auch im Internet einzusehen, 2001 spätestens. Es hat diese Experimente tatsächlich gegeben. Das heißt also, man hat tatsächlich in Katzen unter chirurgischen Eingriffen Abhörgeräte eingebaut und hat die armen Katzen dann losgeschickt und versucht so ganz unauffällig irgendwelche Feinde abzuhören. Wie ich das aber auch vorhin schon geschildert habe, ist dieses tatsächliche Experiment furchtbar in die Hose gegangen. Die Katze ist wirklich, also die sie da im Feld eingesetzt haben, die Katze ist wirklich ums Leben gekommen. Und nach 5 Jahren und ich glaube 10 Millionen, Milliarden, ich weiß es gar nicht, US-Dollar Einsatz, ist das Ganze dann eingestampft worden. Und wie gesagt, es hat diese Experimente wirklich gegeben. Und auf Platz 4 auf der Internetseite howstuffworks.com findet man dieses Experiment unter den Top 5 Crazy Government Experiments. Ja, es ist in der Tat so, man glaubt es oder glaubt es nicht. Ja. Die haben tatsächlich in Katzen Abhörgeräte eingebaut, die Amerikaner. Und dieser Freedom of Information Act macht es eben möglich, dass inzwischen auch CIA-Dokumente veröffentlicht werden. Wen das interessiert, da sind bestimmte Passagen dann immer rausgestrichen, sodass man nicht ganz genau weiß, worum es geht. Aber das Papier, was Alexa sich da rausgesucht hat, vielleicht verlinken wir das auch nochmal, Alexa. Das sieht ganz lustig aus, ja. Macht es eindeutig deutlich, dass die das gebaut haben. Man soll es nicht glauben. Also Thanos, ich weiß nicht, ob du damit gerechnet hast oder ob ihr da draußen dran geglaubt habt. Es ist tatsächlich so. Ich gucke mir hier gerade so die Skeptic-Cat an. Ich meine, vor allen Dingen, das Ganze ist ja auch von der Struktur her. Also ich meine, Katzen heben ja auch den Schwanz beim Laufen sehr gerne, sehr gerade in die Höhe. Also ja. Ich vermute ja, dass irgendein CIA-Mensch ordentlich Drogen zu sich genommen hat und dann, genau, auf, in diesem auf Sinne. Die Idee gekommen ist. Okay, also so viel zur Story der Woche. Enden möchten wir unsere Sendung heute auch, wie in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch, damit, dass wir nochmal darauf verweisen, dass ihr uns bitte, wenn ihr sie denn findet, Weissagungen schickt aus dem Medien, damit wir am Ende von dem Jahr 2011 den großen Wahrsagercheck durchführen können. Insofern bitte alles, was ihr findet, als PDF, als Internetlink, wenn ihr scannen könnt, als Grafik, egal wie, an info@hoaxilla.de, damit wir also dann mal anfangen können zu sammeln. Das ist noch ein bisschen früh, aber wir wollen euch schon mal dafür sensibilisieren. Zum Weiteren immer der Aufruf, wenn ihr meint, dass das, was wir machen, ganz nett ist, bewertet uns bei den Portalen. Da sinken wir gerade wieder in den Charts, weil die Bewertung natürlich immer nur ein paar Wochen Gültigkeit bewahren. Also wer Lust und Zeit hat, uns mal wieder ein Sternchen irgendwo zu geben, da wären wir sehr dankbar für. Und ansonsten, Alexa, würde ich sagen, wir haben das Thema für die nächste Woche auch schon ganz klar vor Augen. Ja. Werden wir dann wie immer auf unserer Facebook-Seite sozusagen den Teaser für die nächste Woche posten. Auch da nochmal der Hinweis, wenn ihr wissen wollt, was kommt in der nächsten Woche, guckt euch unsere Facebook-Seite an. Der wichtige Hinweis für alle diejenigen, die Angst haben, dass Facebook euch ausspioniert, was es natürlich auch tut. Ihr braucht nicht Mitglied bei Facebook zu sein, sondern es reicht, auf den Facebook-Link auf unserer Homepage zu klicken. Dann landet ihr automatisch auf unserer Facebook-Seite. Und wer eh bei Facebook ist, der kann ja Mitglied werden oder unsere Gruppe gut finden und kriegt die Informationen dann automatisch. Ja, mit diesen Worten möchten wir die etwas chaotische Folge heute mit einem kognitiv leicht eingeschränkten Hoaxmaster beenden, der irgendwelche Videos laufen lässt mitten in der Sendung, aber kleinen Pech und Pannen, das gehört auch dazu. Und ich wünsche euch eine schöne Woche, werde mich gleich wieder schön gemütlich hinpacken, wenn die Sendung im Netz steht. Und mir verbleibt nur zu sagen, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Hoaxilla nutzt die folgenden Quellen: Wikipedia, gmup.org, urbanlegendsabout.com, snobs.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Brednich und Bernd Hader. Hoaxilla ist eine Record Show Production aus dem Jahr 2010.